Ich grüße euch zu einer neuen Folge aus Ivis verrückter Welt. Die erste Woche hier ist geschafft. Und kann nur so weit sagen, die Ärzte und Therapeuten sind wirklich echt klasse. Also was die einen unterstützen und machen und helfen, ist schon wirklich sehr schön. Da fühlt man sich wirklich super aufgehoben. Und je nach Krankheitsbild, sage ich jetzt mal, was Post-Covid betrifft, ne? Da kann der Plan jetzt natürlich nicht so angepasst werden, aber durch Gespräche oder so wird der Plan dann halt eben so reduziert, dass so viel rausgenommen wird oder so, dass man halt nicht so einen vollen Plan hat. Also sie gucken da schon echt, wie man kann und wie man nicht kann und dementsprechend passen sie dann auch den Therapieplan an. Ja, der Montag hat angefangen mit einem Langzeit-EKG. Danach musste ich zum Belastungs-EKG, was mich komplett ausgenockt hat. Also ich konnte danach nicht zur Post-Covid-Gruppe. Ein paar Stunden später hatte ich dann so einen Test für Post-Covid-Patienten, den musste ich dann auch nach 15 Minuten wieder abbrechen. Ja, und dann war nur noch Stationsgruppe Mittagessen. Ja, am Nachmittag hatte ich eine Wärmemassage, ist so eine Infrarotwärme, die ich bekomme. Ja, und dann war auch schon Abendbrot. Aber der Tag war wirklich echt gelaufen, also dieses Belastungs-EKG, es waren nur zwei Minuten, die haben mich komplett ausgenockt. Ja, Dienstag war dann nach dem Frühstück Teamvisite. Dann hatte ich mein Einzelgespräch. Wenig später sollte ich eigentlich zum Ergometer-Training, aber das habe ich ausfallen lassen, weil ich ja gesehen habe, was das Belastungs-EKG mit mir gemacht hat. Und von daher habe ich das ausfallen lassen. Hatte dann auch noch Einführung ins Konzentrationstraining. Da musste ich wieder rüber ins andere Haus. Und da das nicht barrierefrei ist, haben wir uns entschieden, dass ich das alles auf mein Zimmer machen kann. Da habe ich jetzt einen Laptop mitbekommen und kann dann, je nachdem, wie ich kann, dann die Aufgaben machen. Auch das Einzelgespräch mit meiner Therapeutin verlagern war jetzt hier auf mein Patientenzimmer. Weil da müsste ich dann, zwei Etagen hoch. Ja, und das wäre dann auch schon wieder ganz schön viel. Dann hatte ich noch einen Lungenfunktionstest. Ja, und dann einen 6-Minuten Gehtest, der ja auch nicht ganz so gut lief. Irgendwann musste ich mich dann hinsetzen, weil ich gar nicht mehr konnte. Ja, dann Mittagessen. Ja, das Essen hier ist immer noch so für mich ziemlich schwer. Also das Essen ist lecker, kann man nicht wirklich nicht meckern, aber in diesem Essenssaal zu sitzen, der Lärm und dann, wenn du kommst und, also man muss ja nicht immer anstehen, es ist ja wirklich schon so, dass es echt entspannt geworden ist, aber man gibt halt Situationen, da muss man halt ein bisschen stehen. Und das ist immer noch, ja, körperlich für mich echt anstrengend. Wo dann auch, das schon sehr belastend ist. Ja, nach dem Mittagessen hatte ich dann Echo. Und danach Entspannungstherapie, was auch sehr angenehm war. Ja, und dann war schon Abendbrot. Ja, Mittwoch, wie immer Frühstück. Ja, dann sollte ich wieder Ergometer-Training machen. Das habe ich aber, wie gesagt, ausfallen lassen, auch wieder. Da hatte ich mich dann auch mit meiner Beintherapeutin unterhalten. Und da haben wir dann gesagt, dass das halt, da mache ich lieber Sachen, die mir gut tun, statt mich damit dann auszunocken und dann nicht mehr die Möglichkeit zu haben, an irgendwelchen Therapien teilzunehmen. Ja, dann gab es eine kleine Einführung in die Ergotherapie. Da wurde erklärt, was man da so macht, wie das so läuft und alles. Danach hätte ich Möglichkeiten der Nachsorge gehabt, bin ich aber nicht hingegangen. Ja, ich war ja letztes Jahr schon bei dem Termin und von daher konnte ich mir da die Chance eben nutzen und mich ausruhen. Ja, danach hatte ich Co-Fit-Bewegungstherapie. Diesmal bin ich mit Kopfhörer in die Bewegungstherapie, weil ja, letztes Mal ging es mir ganz schlecht nach kurzer Zeit. Und ja, diesmal dachte ich dann setze ich Kopfhörer auf und schau mal, ob es dadurch nicht so schallt oder dann auch eben angenehmer wird. Und ja, das war gut mit den Kopfhörern. Hat auch gut geklappt, aber zum Ende habe ich gemerkt, dass der Körper jetzt nicht mehr kann und ja, musste mich dann, weil mir das schon wieder alles zu viel wurde, von der Gruppe wegdrehen und ja, versuchen dann kurz den Körper runterzufahren. Hatte danach auch noch ein Gespräch mit der Therapeutin, wo wir uns dann entschieden haben, dass ich halt, wie gesagt, nur das mache, was ich kann und dann halt wirklich gucken soll, Ergometertraining erstmal auslassen und alles, was zu viel gleich ist, da soll ich dann, ja, dann geht es halt nicht. Also da soll ich wirklich auf mich achten und alles und dann noch Bescheid geben, wenn es nicht geht. Die sind da wirklich dann auch nicht sauer oder so. Also das ist für sie echt okay, wenn man da wirklich seine Grenzen setzt und dann guckt und tut, was man schafft und was man nicht schafft. Ja, am Nachmittag hatte ich berufliche Klärung. Da haben wir uns jetzt für, also wir machen jetzt einen Antrag fertig für Erwerbsminderungsrente, weil ja im jetzigen Stand und ja in dem nächsten halben Jahr weiß man nicht, ob sich körperlich was ändert. Und so wie es jetzt aussieht, ist es besser, wenn wir das erstmal beantragen und ich meine, die Erwerbsminderungsrente ist ja auch befristet, was ja sehr gut ist, weil ich ja doch schon hoffe, dann eines Tages wieder wirklich arbeiten gehen zu können und alles wieder zu machen, was ich gerne möchte. Und ja, von daher ist es für mich jetzt erstmal so okay, kann ich annehmen. Was ich auch toll finde, dass sie einem hier hilft und das zusammen macht mit mir, weil ja, die Fragebögen sind ja doch schon so, ja, ist einfach zu viel. Da komme ich alleine nicht. Ja, es funktioniert nicht. Ja, dann hatte ich am späten Nachmittag nochmal Wärmemassage. Ja, und dann am Abend hätte ich nochmal ein Seminar für Körpersymptomatik und Schmerz gehabt. Aber ja, auch das habe ich dann ausfallen lassen, um mich da einfach wieder auszuruhen und zu entspannen, weil das Gespräch zur beruflichen Klärung war ja auch anstrengend. Ja, und von daher bin ich dann nur noch zum Abendbrot. Ja, und dann war es das auch schon. Ja, Donnerstag startete gleich auch wieder mit der Wärmemassage. Die musste ich aber abbrechen, weil es mir dann plötzlich so schlecht ging, dass ich dann gleich wieder aufspringen musste und gehen musste. Habe mich dann noch ausgeruht bis zur Post-Covid-Gruppe. Ja, in der Post-Covid-Gruppe ging es mir dann auch irgendwann nicht mehr so gut, dass ich mich dann auch wieder auf den Fußboden setzen musste und mich da so ein bisschen rausnehmen musste. Anschließend hatte ich wieder eine Testdiagnostik. Ja, auch da habe ich nur zwei Fragebögen geschafft und danach war schon vorbei. Die Covid-Bewegungstherapie, danach habe ich mit Absprache meiner Therapeutin abgesagt, weil das wäre auch einfach zu viel geworden. Und von daher hatten wir uns entschieden, dass ich die ausfallen lasse, weil wir uns ja eh am Nachmittag nochmal kurz sehen. Und ja, dann konnte ich bis zum Mittagessen mich ausruhen. Nach dem Mittagessen hatte ich dann eine Einzelstunde im Sport. Das war ja, total cool, weil sie da eben auf meine Schmerzen im Rücken eingegangen ist und mir dann Übungen gezeigt hat, die ich auch im Liegen machen kann. Und von daher war das schon sehr praktisch. Und wenn ich das sehe, dann mache ich lieber so eine Einzelstunde im Sport, statt mich auf dem Ergometer dann auszunocken. Bringt mir selber auch mehr. Und ja, ist auch das, was ich im Moment brauche. Also Bewegung tut ja gut. Ja, Einführung Bewegungstherapie haben wir ausfallen lassen, weil ich hatte ja schon Bewegungstherapie, von daher musste ich nicht nochmal hin. Ja, und danach hatten wir eine Funktionsfähigkeitsstudie, die war total lustig. Da war eine junge Frau aus der Charité hier, die schreibt gerade ihre Doktorarbeit und befasst sich eben damit und ja, die hat viele Übungen mit uns gemacht und einen Fragebogen mussten wir ausfüllen. Ja, war schon wirklich sehr lustig. Also ich konnte jetzt nicht alle Aufgaben mitmachen, die sie da hatte zum Testen. Aber meine Mitpatienten haben das gemacht und ja, war eine lustige Runde. Also wir hatten sehr viel Spaß dabei. Ja, dann war Abendbrot und dann war auch der Tag schon wieder rum. Ja, Freitag Gewichtskontrolle. Ja, und nach dem Frühstück hat mich dann meine Mom wieder abgeholt. Und da bin ich dann, sind wir wieder zum Frauenarzt, weil ich nochmal eine Nachkontrolle hatte. Ja, und dann war der Tag eigentlich voll entspannt, was ich auch echt gebraucht habe. Also ich lag dann wirklich den ganzen Tag eigentlich nur noch auf dem Bett und bin dann nur zum Essen raus. Ich hatte nochmal versucht, diese Infrarotwärme. Aber auch da musste ich nach ja, 10 Minuten, glaube ich, abbrechen, weil mir das einfach zu viel, zu laut war und alles. Ja, somit habe ich dann den ganzen Tag im Bett verbracht. So wie es Wochenende jetzt auch. Also viel machen tue ich nicht. Mein Bett ist wirklich mein Anker. Und ja, mehr schaffe ich auch gar nicht. Also ich habe gestern mal versucht, eine kleine Runde zu drehen und war dann auch ganz kurz draußen, aber danach ging es mir gleich wieder so schlecht, dass ich ja, mich dann wieder hinlegen musste und habe dann noch das Abendessen ausfallen lassen. Ja. Und so wird es heute auch ein ganz entspannter Tag noch. Und ja, nächste Woche, was ich jetzt schon weiß, mein Plan sieht soweit gut aus. Mit sehr vielen Pausen drin und alles, also. Ja, das war meine erste Woche hier in der Reha. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Advent. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.